Heiterkeit. Seid zur Heiterkeit bereit. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von morgen, der tut mir leid. Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Alles roh und farbig macht. Sie macht sogar den grauen Himmel blau, damit die Sonne mit uns lacht. Hier kommt ein super Knüller, Knallbonbon. Da sprüht der Witz, da geht es rund. Da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, Lachen ist gesund. Das ist die große, bunte Bahnischau und wir sind alle mit dabei. Das wird ein Riesenspaß, das Spiel beginnt, die Bühne frei. Die große, bunte Bahnischau.